Das im vorangegangenen Abschnitt formulierte Wahlrecht der Nicht-Transferempfänger ist ein Element, welches ich vorschlagen möchte, um dem entgegenzuwirken. Denn wenn die vier Wölfe und das Schaf bei der Frage, was es zum Abendessen gibt, überstimmt haben, ist kein Schaf mehr da, auch kein deutsches Schlafschaf, das sie dann noch auffressen könnten. Dann wenden sich die Wölfe im finalen Untergangskampf gegeneinander und das Land ist am Ende. Wenn Demokratie Selbstzweck wäre und die Tyrannei der Mehrheit kein Problem, dann bräuchten wir generell keine Verfassungen oder nur sehr kurze mit einem Artikel, der lautet: Die Mehrheit sagt, wo es lang geht, das steht über jedem Recht. Wer sich das wünscht, dem kann ich nur viel Spaß mit dem mörderischen Ergebnis wünschen. Wir haben in den westlichen Demokratien Verfassungen, weil es eben nicht so funktioniert. Und weil auch die Herrschaft der Mehrheit, die Regierung durch das Volk, aus dem Volk und für das Volk, unter dem Recht stehen muss. Die Staatstheoretiker der Aufklärung haben sehr gut verstanden, dass der zentralisierten Macht institutionell entgegenzuwirken ist. Das Ergebnis ihrer Überlegungen ist das Prinzip der Gewaltenteilung. Es gibt drei klassische Gewalten, nämlich die legislative, also die gesetzgebende Gewalt, die meistens bei den vom Volk gewählten Parlamenten liegt, die exekutive, die ausführende Gewalt, die in den Händen der Regierung liegt, und die judikative, die rechtsprechende Gewalt, die in den Händen unabhängiger Richter liegt bzw. liegen sollte. Die Bedeutung, die die Presse und die Medien für die Meinungsbildung eines Volkes haben, hat dazu geführt, sie oft als vierte Gewalt zu bezeichnen. Eine freie und unabhängige Presse ist notwendig für das Funktionieren einer Demokratie, weil rationales Wahlverhalten der Bürger vielfältige und objektive Berichterstattung voraussetzt. Die Presse hat die Aufgabe, die Regierung zu kritisieren, ihr Fehlverhalten aufzudecken und dafür zu sorgen, dass das Volk weiß, was seine Regierung so treibt. Eine angepasste Duckmäuserpresse wie die unsere beraubt das Volk der notwendigen Informationen, die für das Treffen rationaler demokratischer Wahlentscheidungen erforderlich sind. Sie ist der Totengräber der Demokratie. Wenn diese vier Gewalten nicht mehr voneinander unabhängig, sondern gleichgeschaltet sind, dann wird die Gewaltenteilung ausgehebelt und die Macht zentralisiert. Heute haben wir in Deutschland, ja in den meisten Ländern Europas, die Situation, dass das durch eine hörige Presse einseitig informierte, ja manipulierte und belogene Volk die Legislative wählt. Danach darf es für 4 Jahre den Mund halten. Die Legislative wählt die Regierung, die wiederum nach Proporz gemeinsam mit ihr die Richter ernennt. Zugleich hat es die Regierung geschafft, die Medien durch die Übermacht linker Staatsmedien gleichzuschalten. Wo findet dort noch eine Gewaltenteilung statt? Hier müssen wir ansetzen. Wir brauchen in Zukunft 4 voneinander unabhängige Gewalten plus die Presse als 5. Gewalt. Diese 4 Gewalten müssen vom Wahlvolk direkt gewählt werden. Sie sind nicht einander, sondern dem Volk rechenschaftspflichtig und sie stehen unter dem Recht, können also für Verstöße gegen das Gesetz zur persönlichen Verantwortung gezogen werden. Diese 4 Gewalten sind das Parlament des Bundes als Legislative, die Regierung mit dem Kanzler an der Spitze als Exekutive, die obersten Richter als Judikative und ein Wahlmonarch als Verteidiger der Freiheit und letzte oberste Vetoinstanz und Staatsoberhaupt. Die Wahl und die Wechselbeziehungen dieser Gewalten untereinander sind von der Verfassung festzulegen. Dazu schlage ich in Ergänzung der bereits vorgetragenen Wahlartikel 54 und 55 die folgenden Artikel 57 bis 91 vor. Zu Parlament, Legislative.